alt. Das war Stefan Oschwart aus Budapest über die Verleihung des Preises an Imre Kertész. Und nun? Nun kommen wir zu den Filmen der Woche mit Anke Lewicke. Und hier erst einmal ein kleiner Ausschnitt. Ich weiß nicht, in welcher Welt du lebst und was für ein Spiel du spielst und was dir das gibt, aber ich denke, mein Bedarf ist gedeckt. Ich gehe jetzt zu deiner Mutter, sag ihr alles und fahr nach Haus. Anke Lewicke, was will denn der, den wir da gehört haben, jetzt der Mutter des anderen alles erzählen? Na, der Titel ist ja Sag nicht, wer du bist, und der will der Mutter sagen, dass er eigentlich schwul ist, dass ihr Sohn, der gerade bei einem Unfall tödlich verunglückt ist, auch schwul war, und er ist eigentlich zur Beerdigung gereist, und der Bruder hat ihn eben gezwungen, so zu tun, als hätte sein kleiner Bruder eben eine Freundin gehabt und sonst was, also der Mutter eben das gute Leben, schöne Leben vorgaukeln. Muss man sagen, dass dieser Regisseur Xavier Dolan so etwas ist wie der Mozart der Filmindustrie. 25 Jahre ist er alt. 5 Filme hat er schon gedreht und jetzt hat er ja beim letzten Mal einen Ehrenpreis, einen Spezialpreis bekommen für seinen letzten Film Mommy. Hat er denn sozusagen diese Lorbeeren, die er schon bekommen hat, auch verdient? Ja, finde ich schon. Also er hat so eine ansteckende Erzählfreude. Also seine Filme haben wirklich so eine wilde, ausgelassene Energie. Und man spürt eigentlich, dass dieser 25-Jährige die Kinogeschichte in- und auswendig kennt. Und die zitiert er auch, aber jetzt nicht so akademisch, sondern einfach mit einer unheimlich großen Freude. Und das Spiel ist eben auch so schön, weil es so offensichtlich ist. Also er lässt dem Zuschauer eben auch immer wissen, jetzt sollst du dich fürchten, jetzt sollst du dieses Gefühl haben und sonst was. Und das fängt auch schon so toll an, dieser Film. Also da versucht eben dieser Tom, Abschiedsbrief zu schreiben. Und weil er nicht weinen kann, sieht man aber eben die Tinte, die so auf Küchenpapier hinfließt. Also es ist ja schon ein schöner Bruch und man kann direkt einsteigen. Und dann fährt er da eben zu der Farm seines verstorbenen Freundes und steigt da aus und dann kommt eben so eine richtige Thriller-Musik und jetzt weiß man, jetzt ist Fürchten angesagt und dann kommt auch eine Mutter, die wirklich aus einem Hitchcock-Film gefallen sein könnte. Dann kommt dieser brutale Bruder, in dem er sich aber auch ein bisschen verliebt. Da gibt es dann so eine Anziehungskraft und dann wird diese Farm zu so einem Gefängnis, wo man gar nicht die Mauern sieht und dann ist es gleichzeitig wieder eine Liebesgeschichte, dann ist es eine Tragödie um eine Mutter, die ihren Sohn verloren hat. Also das ist einfach schon eine wilde Mischung, dieser Film. Aber wenn jemand da mit 25 Jahren jetzt immer die Filmgeschichte und die Kinogeschichte zitiert, sollte er nicht eigentlich zusehen, dass er eine eigene Handschrift entwickelt? Ja, aber vielleicht ist das ja die eigene Handschrift. Und ich glaube, die eigene Handschrift ist bei ihm einfach, dass er die Gefühle seiner Figuren unheimlich ernst nimmt. Und da geht es natürlich in fast allen seinen Filmen schon auch um schwules Begehren, wie hier ja auch. Und hier ist es eben so, dass der Filmhorror auf reale Homophobie trifft. Also es geht eben auch um das abgeschiedene Land in Kanada, wie er da angefeindet wird, wie der Bruder eben seines Freundes eben sein eigenes homosexuelles Begehren unterdrückt. Und das ist alles in den Filmen drin und da arbeitet er sich dran ab. Und da kann ich natürlich wieder sagen, gut, das erinnert auch ein bisschen an Fassbinder. Aber dann gibt es wieder eine Verfolgungsjagd, die an Hitchcock erinnert, an North by Northwest durch ein Maisfeld, wo dann eben die Blätter so scharf sind wie Messer. Also das ist einfach eine helle Freude und ich glaube, der arbeitet sich da auch schon an einem Thema ab. Der andere Film, da geht es eher um junge Mädchen, die im Mittelpunkt stehen bei Die langen, hellen Tage. Ein deutsch-französisch-georgischer Film und er spielt in Tbilisi 1992. Gibt dieser Film das Lebensgefühl dieser jungen Frauen wieder? Ja, das ist eben so ein Lebensgefühl, wie das nun mal alle jungen Mädchen haben. Eine Neugierde, eine Unsicherheit. Aber das Jahr 1992 war eben auch eine Welt, die vielleicht eine Jugend nicht gerade willkommen geheißen hat. Also es waren die post-sowjetischen Zeiten. Georgien ist gerade unabhängig geworden. Der Bürgerkrieg tobte noch an den Grenzen. Es sind unheimlich viele Männer abgezogen worden. Und der Alltag von den Mädchen ist eben dominiert von einer Unruhe und einer Angst, Zukunftsunsicherheit. Und man kriegt das direkt direkt im ersten Bild ganz schön erzählt. Da müssen sie anstehen, um Brot für die Familie zu holen, fuschen direkt vor, kriegen das Brot und dann lernt man eben die Familien kennen. Bei dem einen Mädchen ist der Vater Alkoholiker, bei dem anderen gibt es nur noch eine Mutter, die sehr introvertiert ist. Man kommt eben in diesen Alltag der damaligen Zeit rein, aber gleichzeitig geht es natürlich auch um die Entdeckung der Gefühlswelt, die man so mit 14 Jahren einfach gerne mal erleben möchte. 1992 Georgien, man denkt fast ein bisschen 2014 die Ukraine. Ist das mehr ein dokumentarischer Film? Nein, der ist schon sehr schön gefilmt und ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Tradition des großen georgischen Kinos und das zeichnete sich ja auch dadurch aus, dass es so unheimlich gut Ton- und Tempowechsel hatte und das hat dieser Film eben auch. Also da gibt es mal eine ausgelassene Autoscooterfahrt und wenn man mit dem Mädchen aber wieder über die Straße geht, dann hat man, was Sie schon sagen, so was sehr Dokumentarisches, man kriegt die Spannung mit, man sieht im Hintergrund eben auch Männer, die abgezogen werden und dann gibt es aber wieder eine unheimlich schöne Tanzszene, wo die Jüngeren der beiden Mädchen sozusagen ihr ganzes Selbstbewusstsein reingibt und wo man als Zuschauer mit den Leuten im Film drumherum einfach mitklatschen möchte. Sag nicht, wer du bist von Xavier Dolan und die langen, hellen Tage von Nana Ekdemischwili. Zwei Filme, die morgen in die deutschen Kinos kommen, für Fazit gesehen von Anke Lewicke.